Erster Jesus wurde in Bethlehem geboren. Das ist in Judä. Damals war König Herodes der König. Weise Männer kamen aus dem Osten nach Jerusalem. Zweiter, sie fragten, wo ist der neue König der Juden? Wir haben seinen Stern im Osten gesehen. Wir sind gekommen, um ihn zu ehren. Dritter, König Herodes hörte das und hatte Angst. Auch die Leute in Jerusalem hatten Angst. Vierter, Herodes rief alle wichtigen Priester und Lehrer zusammen. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Fünfter, sie sagten, in Bethlehem. Denn so steht es bei einem Propheten, sechster, Bethlehem ist wichtig. Aus dir kommt ein Herrscher. Er wird sich um mein Volk Israel kümmern. Siebter, Herodes traf sich heimlich mit den Weisen. Er fragte sie genau, wann sie den Stern gesehen hatten. Achter, dann schickte er sie nach Bethlehem. Er sagte, sucht das Kind. Wenn ihr es findet, sagt mir Bescheid. Dann kann ich auch hingehen und es ehren. Neunter, die Weisen gingen nach Bethlehem. Der Stern, den sie gesehen hatten, ging vor ihnen her. Er blieb über dem Haus stehen, wo das Kind war. Zehnter, die Weisen freuten sich sehr, als sie den Stern sahen. Elfter, sie gingen in das Haus. Dort sahen sie das Kind und Maria, seine Mutter. Sie knieten nieder und ehrten Jesus. Sie gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Zwölfter, Gott warnte die Weisen im Traum. Sie sollten nicht zu Herodes zurückgehen. Darum gingen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Dreizehnter, die Weisen waren weg. Da erschien ein Engel von Gott Josef im Traum. Der Engel sagte, steh auf. Nimm das Kind und seine Mutter. Flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir sage, dass du zurückkommen kannst. Herodes will das Kind suchen und töten. Vierzehnter, Josef stand auf. Er nahm das Kind und seine Mutter in der Nacht. Sie flohen nach Ägypten. Fünfzehnter, sie blieben dort bis zum Tod von Herodes. So wurde erfüllt, was Gott durch einen Propheten gesagt hatte, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Sechzehnter, Herodes merkte, dass die Weisen ihn getäuscht hatten. Er war sehr wütend. Er befahl, alle Kinder in Bethlehem und Umgebung zu töten. Alle Jungen, die jünger als 2 Jahre waren, sollten sterben. Das war das Alter, das er von den Weisen erfahren hatte. Siebzehnter, so wurde erfüllt, was der Prophet Jeremia gesagt hat, 18. In Rama hört man Schreien und Weinen. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn sie sind tot. 19. Herodes war tot. Da erschien ein Engel von Gott Josef im Traum in Ägypten. 20. Der Engel sagte, steh auf. Nimm das Kind und seine Mutter. Geh zurück nach Israel. Die Leute, die das Kind töten wollten, sind tot. 21. Josef stand auf. Er nahm das Kind und seine Mutter. Sie gingen zurück nach Israel. 22. Josef hörte, dass Archelaus König in Judä war. Er hatte Angst, dorthin zu gehen. Gott warnte ihn im Traum. Darum ging er nach Galiläa. 23. Er wohnte in der Stadt Nazareth. So wurde erfüllt, was die Propheten gesagt haben, er wird Nazoräer genannt werden.